Okay, seid ihr bereit für eine weitere Stunde zum Thema Eschatologie? Halleluja! Eine weitere Stunde in diesem spannenden Buch der Offenbarung. Halleluja! Wie viele von euch lieben inzwischen das Buch der Offenbarung? Halleluja! Weißt du, wenn du das Buch der Offenbarung richtig liest, kannst du es nur lieben, weil ich habe es die letzten Male immer wieder gesagt, die Offenbarung wurde von Johannes empfangen von Gott als ein Ermutigungsbuch für die Christen zu allen Zeiten und zu allen Generationen, während sie durch Dinge durchgehen oder während sie einfach mit Umständen unterschiedlicher Art konfrontiert sind, möchte Gott die Gemeinde Jesu ermutigen und ihr gleichzeitig natürlich auch zeigen, wie sich am Ende der Zeit alles verdichten wird. Alles wird sich verdichten, je näher das Ende kommt und endgültig wird es sozusagen manifest werden, die Konfrontation von Licht und Finsternis, die wir auch jetzt schon haben natürlich, aber diese Konfrontation wird sich am Ende in diesem neuen Zeitalter, wir haben ja gesehen, es ist ein anderes Zeitalter, das Zeitalter der großen Trübsal, wo es ja in der Offenbarung fast die meiste Zeit drum geht, um dieses Zeitalter. Dieses Zeitalter ist ein neues Zeitalter. Es ist nicht dasselbe Zeitalter wie das Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Ja, das ist immer ganz wichtig. Zeitalter, der Fachbegriff dafür heißt ja Dispensation, ja. Und die Lehre von den unterschiedlichen Zeitaltern nennt man Dispensationalismus. Ja, sag mal ganz schnell Dispensationalismus. Das ist ein guter Dispensationalismus. Das ist ein guter Zungenbrecher. Aber es bedeutet einfach die Lehre von den unterschiedlichen Zeitaltern, durch die Gott mit dieser Welt handelt. Wir leben jetzt im Zeitalter der Gnade. Die Offenbarung handelt zu großen Teilen, aber nicht nur, nicht ausschließlich natürlich, aber zu großen Teilen handelt sie vom Zeitalter der großen Trübsal, in dem sich diese Konfrontation von Licht und Finsternis, die wir seit der Ausgießung des Geistes an Pfingsten bereits haben in dieser Konstellation, aber sie wird sich in diesem Zeitalter der großen Trübsal verdichten, zuspitzen und endgültig geklärt werden. Diese Konfrontation wird endgültig geklärt werden. Am Ende der großen Trübsal wird die Konfrontation endgültig geklärt werden. Und wir haben uns das letzte Mal bereits angeschaut haben begonnen, uns den zweiten Teil der großen Trübsal anzuschauen, also die zweiten 3,5 Jahre, in denen der Antichrist seine Machtposition einnimmt. Und das wird die heftigste Zeit überhaupt werden für die dann als Gläubige leben werden. Es werden übrigens ja nur Gläubige sein, die in der Zeit der ersten Hälfte der großen Trübsal sich bekehrt haben, weil davor sind wir ja, die jetzt leben, in diesem Zeitalter sind ja zuvor entrückt worden. Das heißt, die Gläubigen in der zweiten Hälfte der großen Trübsal werden alles Menschen sein, die in der ersten Hälfte der großen Trübsal zum Glauben gekommen sind. Und in dieser zweiten Hälfte der großen Trübsal werden sie in der ersten Hälfte noch bewahrt worden sind, die Gläubigen, vor diesen Plagen, die da gekommen sind, zum großen Teil, wird in der zweiten Hälfte die volle antichristliche Wut gegen die Gläubigen losgelassen werden. Das heißt, der Antichrist wird seine volle Wut gegen die Gläubigen entfalten. Es wird die Nacht sein, von der Jesus gesprochen hat, an verschiedenen Stellen, die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Das heißt, das wird definitiv nicht mehr die Zeit großer Evangelisation oder so sein, sondern das wird die Zeit sein, für die Christen wirklich als Märtyrer zu sterben oder das Zeichen des Tieres anzunehmen. Das heißt, es wird wirklich in dieser Zeit sich völlig zuspitzen. Jesus hat gesagt, wenn Gott nicht diese Zeit verkürzt hätte, um der Auserwählten willen, dann würde keiner durch diese Zeit durchkommen. Aber um der Auserwählten willen, sagt er, hat er diese Zeit verkürzt, also auf nur 3,5 Jahre, was ja nicht so eine lange Zeit ist. Aber wenn natürlich solche Bedrängnisse sind wie in dieser Zeit der großen Trübsal, dann ist es natürlich trotzdem eine lange Zeit. Okay, gut. Gleichzeitig sehen wir auch in dieser Beschreibung der zweiten Hälfte der großen Trübsal, das haben wir uns das letzte Mal auch schon angeschaut, sehen wir immer wieder aufleuchten den Siegespreis, den die bekommen, die durch diese Trübsal auch, wie auch jetzt schon durch Trübsale und Bedrängnisse, die wir jetzt haben, aber die dann eben auch durch diese zweite Hälfte der großen Trübsal siegreich durchgehen werden. Sie werden immer wieder in Zwischenvisionen von Johannes gesehen als die Verherrlichten, die im Licht Licht stehen, einfach die, die einfach die, den Siegeskranz der Herrlichkeit sozusagen gewinnen werden. Ja, deswegen die Ermutigung ist ja immer die der Offenbarung, okay, wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Ja, das steht ja auch in Matthäus 24, am Ende wird die Liebe der vielen erkalten, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird glückselig werden. Und Gott stellt Johannes immer wieder auch einfach den Preis, also den Siegespreis sozusagen, den Gewinn vor Augen, den die haben werden, die einfach richtig durchgehen, die eben nicht das Zeichen des Tieres annehmen oder seine Zahl, davon haben wir ja das letzte Mal geredet, da werde ich jetzt nicht mehr näher drauf eingehen, aber diejenigen, die einfach treu sein werden in dieser Zeit, die werden am Ende als die ultimativen Sieger hervorgehen und mit Jesus herrschen. Halleluja. Preis den Herrn, sag mal Halleluja. Amen. Die zweite Hälfte der großen Trübsal wird ja beschrieben in Offenbarung Kapitel 13 bis Offenbarung Kapitel 19. Und ein Aspekt dieser Zeit ist auch diese sogenannte Ernte- und Weinlese. Offenbarung Kapitel 14 habe ich das letzte Mal auch schon kurz erwähnt. Das heißt, das ist diese Zeit dann, wo gegen Ende der zweiten Hälfte der großen Trübsal mehr und mehr einfach, man könnte so sagen, Spreu und Weizen auch nochmal getrennt werden und einfach endgültig offenbar wird, wer steht auf der Seite des Lichts, wer steht auf der Seite der Finsternis. Und auch das ist ja gemäß auch den Gleichnissen von Jesus jetzt schon vorgeschattet. Wir leben ja auch jetzt immer permanent, weißt du, jeden Tag wird geschieden sozusagen. Jeden Tag mit jeder Entscheidung, die du triffst, für Jesus zu gehen und eben nicht mit dem Kompromiss oder nicht mit der Sünde oder nicht einfach mit dem Misstrauen Gott gegenüber. Jede Entscheidung, die du triffst für Jesus, für Vertrauen auf Jesus, für Nachfolge Jesu, für Konsequenz von Jesus, mit jeder Entscheidung wird wieder ein Stück weit geschieden zwischen Licht und Finsternis in deinem Leben und damit wird wieder ein Stück weit mehr zementiert, dass du auf der Seite des Lichtes stehst und nicht auf der Seite der Finsternis. Aber wir sind alle in diesem Prozess der Scheidung drin. Amen. Und die Offenbarung macht eben deutlich, weil es läuft ja alles auf dieses Ende zu, es läuft alles auf diese Zuspitzung zu. Am Ende wird es endgültig klar sein, Licht, Finsternis. Es wird nichts mehr dazwischen geben. Der Antichrist wird so massiv sein, dass du nicht mehr irgendwo, so wie jetzt, es gibt immer noch viele Christen, die hängen so zwischen zwei Fronten, ja, so wie Elia hat zum Volk Israel damals gesagt, warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Ja, einerseits irgendwie mit Gott, mit Jesus wollen, ja, aber gleichzeitig Kompromiss mit der Welt und halb noch ein Fuß in der Welt, halb im Reich Gottes. Du nicht. Amen. Halleluja. Glory Life Schüler nicht. Sag mal zu denen im Livestream, Glory Life Schüler machen das nicht. Halleluja. Kein Kompromiss. Amen. Aber es gibt immer noch diese Möglichkeit überhaupt, so dazwischen zu hängen. Am Ende der Zeit, am Ende der Trübsal, wird es diese Möglichkeit nicht mehr geben. Sondern es wird ganz klar sein, Ernte und Weinlese, Spreu und Weizen wird sich trennen. Und es wird ganz klar geschieden, wer steht auf der Seite des Lichts, wer steht auf der Seite der Finsternis. Preist den Herrn. Und natürlich, damit verbunden ist natürlich die Ermutigung, sicherzustellen, dass wir auf der Seite des Lichts unterwegs sind. Also letztendlich ist es die Ermutigung, immer wieder wach zu sein, heiß zu sein, kompromisslos zu sein, uns auch bewusst zu machen, dass es nicht, weißt du, es ist nicht die Zeit für Christen irgendwie zu schlafen. Amen. Es ist nicht die Zeit, irgendwie nicht wach zu sein. Wir haben allen Grund, absolut geistlich wach zu sein, um sicherzustellen, dass wir klar sehen. Amen. Dass wir frisches Öl in unserer Lampe haben, dass wir frisch vom Heiligen Geist erfüllt sind, inspiriert sind, voll drauf sind, on the edge sind sozusagen. Wir haben allen Grund, das sicherzustellen, weil die Zeit ist auch jetzt schon heiß. Amen. All das, was du in der großen Trübsal siehst, gibt es auch jetzt schon in einer abgeschwächten Form. Nur halt noch nicht in dieser endgültig manifestierten Form, aber in einer abgeschwächten Form gibt es alles schon jetzt. Und je nachdem, wo du auf der Welt lebst momentan, gibt es auch wieder Abstufungen. Ja, für einen Christen in Nordkorea ist die Sache noch sehr viel präsenter, wie vielleicht eben zum Beispiel für einen Christen in Deutschland. Aber im Geist ist es nicht weniger scharf. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen, verstehst du? So kommen manchmal Christen auf die Idee, zu denken, okay, wenn die große Trübsal jetzt noch nicht ist, ja gut, dann kann ich ja einfach tralala, so locker flockig, einfach ohne irgendwie irgendeinen Fokus oder so, einfach so dahinleben, weil wenn es dann soweit ist, dann ist ja wieder was anderes. Aber nein, weißt du, wir leben jetzt schon in dieser Zeit der absoluten Konfrontation. Und Lüge und Wahrheit werden konfrontiert, beziehungsweise die Lüge wird konfrontiert durch die Wahrheit jeden Tag neu. Und die Lüge erhebt ihre Fratze sozusagen, ihre ganze Hässlichkeit jeden Tag auch wieder neu. Du musst nur einen Fernseher anschalten und musst nur schauen, was wird über uns drüber gelehrt, auch durch Medien und so weiter. Und dann, beziehungsweise du musst es ja nicht über dich drüber lehren lassen, aber was will über uns drüber gelehrt werden? So sagen wir eigentlich. Ja, und dann siehst du, da ist die ganze Fratze letztendlich dieses Geistes, den du in der Offenbarung siehst, auch zu sehen. Preist den Herrn. Dann, da waren wir das letzte Mal jetzt noch nicht, da gehen wir jetzt weiter. Ein wichtiger Teil des zweiten Teils der großen Trübsal, das ist Offenbarung Kapitel 15 und Vers 16, ist die Ausgießung der sogenannten sieben Zornschalen. Und das ist jetzt ganz interessant. Ihr könnt jetzt mal die Folie mit den sieben Zornschalen an die Wand werfen. Das ist ganz interessant. Wir haben ja gesehen, in der ersten Hälfte der großen Trübsal gibt es ja diese sieben Posaunen und die sieben Siegel, beziehungsweise zuerst die sieben Siegel, dann die sieben Posaunen, ja, mit der Freisetzung massiver dämonischer Mächte auf der Erde verbunden sind. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den Zornschalengerichten und den Posaunen und Siegelgerichten in der ersten Hälfte der großen Trübsal. Bei den Zornschalengerichten ist es tatsächlich so, das kannst du nachlesen in Offenbarung Kapitel 15, ganz klar, pass mal auf, das müsste Vers, einfach gleich von Anfang an, da heißt es: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und so weiter und so fort. Aber eigentlich schon der Vers 1 genügt. Ganz offensichtlich ist es so, dass diese Zornschalengerichte direkt aus dem Himmel heraus freigesetzt werden. Ja. Das heißt, es sind direkt Engel aus dem Himmel verantwortlich für diese Zornschalengerichte. Bei den Posaunen und Siegeln, da war es teilweise so, dass es einfach das Überhandnehmen dämonischer Mächte hier auf der Erde geht, wie zum Beispiel durch Hungersnöte, durch Seuchen, durch verschiedene Dinge einfach, ja, negative Dinge, die sie hier auf der Erde freisetzen, auch durch Kriege und so weiter, die einfach dadurch zustande kamen, dass die Gemeinde Jesu ja weggenommen war von der Erde und damit der Teufel einfach freie Hand hatte und sozusagen eben Plagen über Plagen dann sich austoben kann sozusagen, der Teufel sich austoben kann. Wir haben gesehen, auch in der ersten Hälfte der großen Trübsal, es steht oft drin, dass die Heiligen, also die nicht auf der Seite des Tieres stehen oder die eben keine Kompromisse machen, die sich bekehren in der ersten Hälfte der großen Trübsal und klar gehen mit dem Herrn, dass sie bewahrt werden von diesen Gerichten. Das heißt dann immer wieder, dass Leute, also eben Auserwählte, ausgenommen sind von diesen teuflischen Gerichten. Und in der zweiten Hälfte der großen Trübsal ist es jetzt so, diese Gerichte werden freigesetzt tatsächlich aus dem Himmel und es wird deutlich gemacht, das Ganze geschieht als Reaktion des Himmels auf die Verfolgung der Christen durch den Antichristen. Das heißt, diese Zornschalen sind explizit Gerichte über das Tier, den Antichristen, den falschen Propheten und seine Anhänger. Ja, das heißt, hier wird immer wieder deutlich gemacht, also wir schauen uns mal an, zum Beispiel als Beispiel die Geschwüre, ja, damit beginnt es ja, die Geschwüre. Von ihnen heißt es, diese Geschwüre bekommen nur die das Zeichen des Tieres haben. Amen. Das heißt, es geht um Gericht an denen, die Christen zu Märtyrern machen. Es ist Blut der Märtyrer sozusagen, löst diese Gerichte aus. Da sehen wir übrigens, das ist ein interessanter Aspekt, es gibt nichts, was tatsächlich das Gericht Gottes mehr freisetzt über dem Leben von Menschen, als wenn sie gegen Gottes Auserwählte gehen. Das ist tatsächlich so. Wenn sie gegen die Gemeinde Jesu gehen, das nichts setzt das Gericht Gottes mehr in Gang. Auch jetzt schon ist es so. Ja? Du hast es gesehen, angefangen von Jesus, als sie gegen Jesus gegangen sind. Was wurde aus Judas zum Beispiel? Ja. Aber auch interessant, ich habe das mal studiert in der Geschichte, auch interessant, was wurde aus Pilatus? Ich meine, Pilatus hat es ja gar nicht mal bös gemeint, aber er hat sich einfach mitziehen lassen, er hat den Kompromiss mit der Masse gemacht und er hat letztendlich dafür gesorgt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Wie ist Pilatus geendet? Die Historiker wissen es. Wenige Jahre später ist er durch Selbstmord ums Leben gekommen. Das heißt, der wurde seines Lebens nicht mehr froh, ganz offensichtlich. Ja. Das ist das Gericht, das über diejenigen kommt, die gegen den Leib Christi gehen, weil das ist der Augapfel Gottes. Ja. Und genau so wird es eben hier zugespitzt in vollster Potenz sozusagen wirksam. Geschwüre an all denen, die das Zeichen des Tieres haben, ist die erste Zornschale. Die zweite Zornschale haben wir, hier ist das Blut, beziehungsweise ja, alles Leben im Meer stirbt ab, ist das zweite. Dann die Wasserquellen werden zu Blut. Und da ist interessant, bei den Wasserquellen, die zu Blut werden, ist es so, dass ausdrücklich auch gesagt wird, dass das als Vergeltung für das Blut der Märtyrer passiert. Also so wie das Blut der Märtyrer vergossen wurde, so wird jetzt das Wasser zu Blut und damit eben die Wasserversorgung und das Leben im Wasser vernichtet. Ja. Dann heißt es, die Menschen werden mit Feuer versenkt, auch wieder die ohne Jesus unterwegs sind. Und es heißt dann ausdrücklich, sie tun trotzdem nicht Buße. Das ist auch teilweise interessant. Ja. Trotz dieser Gerichte tun sie nicht Buße. Dann heißt es, es kommen unsägliche Schmerzen auf alle Anhänger des Tieres. Ja, da steht es wieder, die Anhänger des Tieres. Unsägliche Schmerzen auf alle Anhänger des Tieres. Was ist das Ergebnis? Dass sie Gott noch mehr lästern. Ja, also du siehst da die Verstockung. Ja. Dann haben wir solche Sachen wie vertrocknende Flüsse. Wir haben Erdbeben, wir haben Hagel wie Zentner schwer. Und wir haben dann zum Ende, dass Jerusalem in drei Teile gespalten wird. Ja. Da sehen wir, da wird einfach dann auch die Bühne für die Wiederkunft von Jesus bereitet, der dann kommt und am Ende den Antichristen vernichtet. Weil das steht ja schon im Alten Testament, dass eben Jerusalem gespalten werden wird, ja, also physisch gespalten werden wird. Und mitten in dem drin sehen wir Offenbarung 16, Vers 13 und 14, sehen wir, dass die Geister von Dämonen die Zeichen tun, beziehungsweise, wo haben wir es, drei unreine Geister, genau, es sind die Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Das heißt, hier wird die Endschlacht vorbereitet, ja, die wir dann nach der großen Trübsal oder am Ende der großen Trübsal sehen und dann auch nochmal Ausbruch sehen wir dann nach dem tausendjährigen Reich. Und es heißt, und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Ja, das heißt, hier in dieser Phase wird sozusagen dann auch diese sogenannte berühmte Schlacht von Harmageddon vorbereitet, die dann am Ende dieser Plagen steht. Ja, also das sind die sieben Zornschalen. Du kannst sie selber nochmal genauer studieren. Hier, ich hab sie im Prinzip alle erwähnt. Die Punkte, sengende Hitze, hab ich das erwähnt? Ja, genau, Flüsse vertrocknen und so weiter. All diese Dinge. Ja, und wie gesagt, der Hauptaspekt ist Gericht über denen, die die Christen verfolgen. Ja. Vom Himmel ausgehend. Wie gesagt, in dem jetzigen Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, deswegen darf man das nicht durcheinander bringen. Manche denken dann, aha, prophetisch, jawohl, ich sehe, Gott bringt jetzt Gericht über Deutschland. Aber weißt du, jetzt ist nicht die Zeit des Gerichtes Gottes über Deutschland, sondern jetzt ist die Zeit der Gnade für Deutschland. Gott ruft Deutschland. Was sein kann, ist, dass weil der Teufel Raum hat und weil Menschen nicht Buße tun, nicht umkehren zu Gott und weil sie ohne Gott leben, kann es sein, dass dämonische Mächte Dinge tun können. Ja, so wie auch in der ersten Hälfte der großen Trübsal, wo die Gläubigen ja ganz weg sind, kann der Teufel ja viele Dinge tun. Und zum Beispiel erwähnt er da Seuchen. Ja, ich glaube zum Beispiel, dass diese ganze Corona-Pandemie befindet sich auf dieser Ebene. Der Teufel hat Raum bekommen in der Welt, weil die Menschen ohne Gott unterwegs sind. Und damit hat er Macht bekommen, diesen Virus zu schicken. Ja. Aber dieser Virus ist nicht im Himmel ausgesandt worden. Es war nicht ein Engel im Himmel, der gesagt hat, jetzt kommt der Coronavirus. Sondern es ist einfach, dass der Teufel Raum bekommen hat im Ergebnis unter anderem eben diesen Coronavirus bewirkt und bewirkt natürlich auch noch viele andere Sachen. Es gibt ja noch viele andere Sachen in der Welt, die dämonischen Ursprungs sind. Aber wir müssen da unterscheiden. Ja, in der zweiten Hälfte der großen Trübsal gibt es Gerichte, die direkt vom Himmel initiiert werden. Ja, Und sie haben vor allen Dingen mit den Märtyrern zu tun, beziehungsweise sind eine Reaktion auf die Märtyrer. Ja. Und deswegen einfach auch an dieser Stelle, man muss wirklich sehr vorsichtig sein, immer wieder, wenn irgendwelche Propheten auftreten und meinen, sie müssten Gericht über eine Stadt oder ein Land oder sowas prophezeien. Das ist in diesem Zeitalter gar nicht unsere Aufgabe. Ja. Wenn Gott tatsächlich Dinge freisetzt im Leben von Leuten, die Christen verfolgen, dann ist das seine Sache. Aber dann ist es auch nicht unsere Sache, das freizusetzen oder zu prophezeien, sondern dann macht Gott es sowieso, so wie er es in der großen Trübsal auch tut. Ja. Also wir sind nicht Repräsentanten Gottes als Gerichtspropheten in diesem Zeitalter. Amen. Sondern jetzt ist die Zeit der Gnade. Halleluja. Amen. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt rette. Also in welchem Auftrag kommst du? Im Auftrag des Sohnes des Menschen. Also um die Menschen zu retten und nicht um ihnen das Gericht an den Hals zu wünschen, nur weil sie irgendwie die Schäl angeschaut haben. Amen. Da muss man vorsichtig sein, weil selbst Männer Gottes können sich manchmal auch von Emotionen leiten lassen. Und nur weil sie vielleicht in einer Stadt oder so ein bisschen abgelehnt wurden, denken sie, jetzt kommt das Gericht Gottes auf die Stadt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Gott ist viel gnädiger, als du denkst. Amen. Das muss man aushalten. Ja? Manchmal würdest du vielleicht wünschen, dass er ein bisschen schneller reagiert und dass er mal eine kleine Zornschale hier ausgießt oder mal eine da. Das hättest du vielleicht gern, aber... Er ist da halt nicht so schnell wie unsere menschliche Seele manchmal. Ja. Aber tatsächlich, am Ende ist Gott gerecht und deswegen wird es tatsächlich auch diese Zornschalen geben und es wird diese massiven Gerichte auch über die Verfolger der Gemeinde geben, schon allein aus Gerechtigkeitsgründen. Und eine Sache, die auch passiert noch in dieser zweiten Hälfte der großen Trübsal, das ist dann Offenbarung 17 und 18. Das ist auch ganz interessant. Das ist der sogenannte Untergang der Hure Babylon. Ja, der Untergang der Hure Babylon. Sag mal Hure Babylon. Und das Interessante ist, diese Hure Babylon wird nicht von einem Gericht aus dem Himmel vernichtet, sondern diese Hure Babylon, die ja auch für eine dämonische Macht steht, ich sage gleich noch ein bisschen was dazu, aber diese Hure Babylon wird tatsächlich vom Antichristen persönlich vernichtet. Das heißt offensichtlich, das Reich des Teufels vernichtet sich auch gegenseitig. Und das ist auch übrigens was du in der Welt heutzutage immer sehen kannst. Die eine antichristliche Truppe ist gegen die andere antichristliche Truppe. Guck dir den Bürgerkrieg in Syrien an. Ich meine, da weißt du ja nicht, für welche Seite du sein sollst. Es ist die eine antichristlicher als die andere. Aber sie sind alle gegeneinander. Verstehst du? Ja. Und tatsächlich ist es ein Kennzeichen. Das heißt ja auch, das Haus des Feindes, sagt ja auch Jesus, ist entzweit immer wieder. Ja. Und genau das ist tatsächlich auch jetzt schon immer wieder zu sehen. Und am Ende wird es tatsächlich so sein, dass diese Finsternismacht, Hure Babylon, vom Tier, also vom Antichristen, vernichtet werden wird. Und wofür steht die Hure Babylon? Das Bild war damals den Menschen natürlich noch bekannter als uns heute. Viele gehen davon aus, dass die Christen, die damals gelebt haben, als Johannes schrieb, dass sie definitiv Babylon als Stadt mit der Stadt Rom identifiziert haben, die ja damals einfach auch eine Stadt von ganz, ganz vielen unterschiedlichen heidnischen Einflüssen war, eine Stadt großer Macht, auch großer wirtschaftlicher Macht. Und natürlich ist auch der Anklang Babylon natürlich die Stadt, in der das Volk Israel gefangen war und auch eine sehr mächtige Stadt gewesen im Alten Testament, auch wirtschaftlich sehr stark. Es geht offensichtlich, und dann dieser Begriff Hure, ja, dieser Begriff Hure ist natürlich wichtig. Was heißt Hure? Hure heißt, ich liege im Bett mit jedem. Und es bedeutet eben, es ist eine Stadt offensichtlich der Beliebigkeit, es ist eine Stadt des Kompromisses, es ist eine Stadt, in der es in erster Linie um den Gewinn, um den persönlichen Vorteil, um die persönliche Macht, um das Geld, um die persönlichen Freuden geht und dafür ist sozusagen die Hure bereit, alles zu tun. Ja. Und somit... auch wenn natürlich in der Offenbarung es da tatsächlich auch um eine reale Stadt dann gehen wird, in der sich dieser Geist manifestiert, ob diese Stadt dann das alte Babylon ist, das wissen wir nicht. Momentan ist ja das alte Babylon eine Ruine. Aber das ist auch nicht zwangsläufig so. Das kann auch irgendeine andere Stadt sein. Aber es ist auch da wieder genauso wie beim Zeichen des Tieres und bei der Zahl des Tieres müßig momentan darüber zu spekulieren, welche Stadt auf der Welt könnte jetzt die Hure Babylon sein. Ist es jetzt New York, weil da, was weiß ich, die Wall Street ist? Oder das ist, ja, du findest da Anklänge natürlich, Ja, aber wie es nachher am Ende genau sein wird in diesem anderen Zeitalter, dem Zeitalter der großen Trübsal, das kannst du jetzt noch nicht genau sagen. Du kannst an unterschiedlichen Orte Anklänge finden. Du kannst im gesamten Weltwirtschaftssystem Anklänge der Hure Babylon finden. Du kannst diese Kompromisse finden. Du kannst diese Beliebigkeit finden. Auch so nach dem Motto, ja, alles zusammenwürfeln, alles vermischen. Hauptsache der Rubel rollt so ungefähr. Ja, ganz egal, Religionen, möglichst Welteinheitsreligion, alles zusammen, Welteinheit und so weiter. Hauptsache das Geschäft läuft und Wahrheit interessiert nicht mehr. Sondern es geht um Kompromiss. Ja? Und mit der Wahrheit kannst du halt keinen Kompromiss machen. Ich meine, was willst du mit jemandem Kompromiss machen, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich meine, da gibt es keinen Kompromiss. Entweder ist es so oder es ist nicht so. Amen. Aber da gibt es tatsächlich keinen Raum für Kompromiss. Aber eben dieser Geist der Hure Babylon, und ich glaube, dass er, wenn du dir die heutige Welt anschaust, aber das wird sicher auch in der großen Trübsal so sein, und das kannst du auch sehen, wenn du es genauer studierst, die ganzen Chiffren sozusagen zur Hure Babylon, dann stellst du fest, es hat eine politische, es hat eine wirtschaftliche und es hat eine religiöse Dimension. Ja, und immer da, wo zum Beispiel, wenn es jetzt um die religiöse Dimension geht, immer da, wo die Kirche Jesu Christi oder einzelne Kirchen oder Organisationen Kompromisse machen, um des eigenen Einflusses willen, um der eigenen Stärke, um der eigenen Position willen, Kompromisse mit dem Staat, da kannst du dann Anklänge der Hure Babylon finden. Und mit Kompromisse mit dem Staat meine ich jetzt nicht, dass sie mit dem Staat zusammenarbeiten an bestimmten Stellen. Das musst du ja, du bist ja ein Teil eines Staates, ist ja ganz klar. Aber der Punkt ist halt der, läufst du dem Staat hinterher oder ist deine Perspektive, ich oder wir als Christen, wir prägen den Staat, wir prägen die Welt. Amen. Oder lassen wir uns von der Welt prägen? Du kannst es sehen bei der Kirche in dem Moment, wo sie Staatskirche wurde, im 4. Jahrhundert nach Christus, kannst du sehen, wie massiv plötzlich Kompromisse reingekommen sind, wie das alte Heidentum einfach versucht wurde, in die Kirche zu integrieren mit neuen Praktiken. Man hat halt dann einfach, anstatt dass man jetzt die Diana von Ephesus angebetet hat, hat man halt einen Marienaltar aufgestellt. Hat man gesagt, ja, die sind eine Göttin gewohnt, also machen wir jetzt halt eine neue und tun das Ganze verchristlichen. Wir sagen dann halt, es jetzt nicht mehr die Diana der Epheser, sondern jetzt ist die Maria der Epheser. Ja. Und so hat man versucht, das Heidentum zu integrieren in die Kirche und dachte, damit bekommt man Herrschaft, aber man bekommt über Kompromisse keine Herrschaft. Und ähnliche Dinge kannst du heute sehen, auch in den Kirchen teilweise. In Deutschland kannst du es besonders sehen, also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung über die letzten Jahre hinweg. Ich glaube, dass in Deutschland dieses ja weltweit fast einzigartige Kirchensteuersystem, das wir in Deutschland haben, mit einigen Kirchen in Deutschland, ich glaube, dass das einer der größten Erweckungshinderer ist in Deutschland, weil es einfach die entsprechenden staatlich versorgten Kirchen sozusagen zu Kompromissen geradezu verführt. Weil wenn deine ganzen Finanzen letztendlich davon abhängen, wie es dem Staat geht, weil du am Steuertropf sozusagen hängst, ja, dann nicht der Versuchung anheimzufallen, tatsächlich auch Kompromisse mit den staatlichen Vorstellungen und so weiter zu machen, vielleicht an Punkten, wo du es eigentlich gar nicht müsstest als Kirche, wo es gar nicht notwendig ist. Ja. Die Gefahr ist natürlich riesengroß. Und du siehst tatsächlich, wenn du zum Beispiel bei der katholischen Kirche kannst du das gut sehen, weil das ist ja eine weltweite Kirche, die es nicht nur in Deutschland gibt, dann kannst du sehen, dass zum Beispiel die katholische Kirche in Ländern wie Frankreich oder anderen Ländern, in denen es eben nicht dieses Kirchensteuersystem gibt, kannst du sehen, dass sie da viel klarer stehen. Ja, sie sind zwar auch nicht unbedingt immer von allen wohl gelitten und so weiter, und es mag auch nicht immer jeder, aber sie sind einfach klarer teilweise in ihrem Stand, weil sie einfach nicht diese enge Verzahnung mit dem Staat haben. Ja. Also das müssen wir, glaube ich, tatsächlich als Christen müssen wir wirklich sehen, diese starke Staatsnähe war für Christen in der Geschichte noch nie gut. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir nicht für die Regierung beten, dass wir sie segnen und dass wir ihnen auch dienen, wo es möglich ist, und dass wir sie ehren und achten als Regierung und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Aber die Kompromisse mit bestehenden Systemen oder mit dem Zeitgeist, ja, du hast im Dritten Reich gesehen, in Deutschland extrem, wie die evangelische Kirche Kompromisse gemacht hat im Dritten Reich, theologisch, haarsträubend. Heute tun sie ja in Sack und Asche immer noch Buße dafür das, was sie damals gelehrt haben. Aber trotzdem, heute sind sie wieder in Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und mit einem neuen Zeitgeist Kompromisse zu machen. Das ist halt immer, der Teufel ist gut darin, einfach seinen Geist immer wieder neu anzustreichen. Ich meine, farblich ist er da völlig flexibel. Ja, ja, also, oder rechts, links oder was auch immer, das ist ihm ja vollkommen egal. Hauptsache, er bekommt seine Agenda durch. Ja. Und die Hure Babylon steht eben für ein System des Kompromisses. Und es wird am Ende der Zeit sich so zuspitzen, dass tatsächlich die Hure Babylon als geistliches System zu finden ist in den religiösen Institutionen, wie in den politischen Institutionen, wie auch in den wirtschaftlichen Institutionen. Und dann eben am Ende wird es tatsächlich so krass werden, auch eben, da ist ja davon auch die Rede, dass die Hure Babylon halt wirklich auch eben das Blut der Heiligen trinkt, sozusagen, nur um ihres Gewinns willen. Ja. Aber am Ende wird sie durch den Antichristen vernichtet werden. Ja. Also am Ende wird der Feind sich sozusagen selber auffressen an dem Punkt. Amen. Gut, okay, fassen wir bis hierhin zusammen. Zweiter Teil der großen Trübsal. Antichrist kommt zur vollen Macht. Gläubige werden getötet. Stunde größter Versuchung. Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Das antichristliche Reich erlebt als Vergeltung dafür heftigste Plagen, die von Gott ausgesandt werden, die sieben Zornschalen. Und es vernichtet, dieses antichristliche Reich vernichtet dabei noch die Hure Babylon, bevor dann der Antichrist inklusive falschen Prophet, inklusive alle seine Anhänger bei der Wiederkunft Jesu vernichtet wird. Amen. Und dann sind wir bei Offenbarung Kapitel 19. Halleluja. Preist den Herrn. Freust du dich? Offenbarung 19,11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Wer ist es? Jesus. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, das steht eben für das Blut Jesu. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Ja, Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Jesus und das Wort wurde Fleisch. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Hier haben wir jetzt die himmlischen Heerscharen, die Jesus mit sich einherführt. Parallelstelle dazu ist übrigens Matthäus 24. Ja, da kannst du hinschlagen. Matthäus 24, wo es heißt, dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Das darf man nicht verwechseln. Das ist nicht die Entrückung. Ja, das ist die Wiederkunft Jesu. Das sind zwei verschiedene Ereignisse. Die Entrückung gehen wir hoch zu ihm. Er kommt uns entgegen. Das ist vor der großen Trübsal. Jetzt kommt er auf die Erde. Das ist das, was eigentlich Wiederkunft Jesu genannt wird. Ja. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, heißt es. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen. Ja. Und dann heißt es, und jetzt lese ich wieder einfach direkt weiter, Offenbarung 19, Vers 15. Dann heißt es, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Halleluja. Und dann heißt es, jetzt wird's bildlich, frisch. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch Sklaven, sowohl von Kleinen als auch Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde, also der Antichrist, und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer Krieg zu führen. Ja, das ist das, was, also sehr wahrscheinlich ist das, was eben die Schlacht von Harmageddon darstellt. Und es wurde am Ende dieser Schlacht ergriffen, das Tier, also der Antichrist, und der falsche Prophet, Ja, wir haben ja gesehen, diese dämonische Dreieinigkeit, ja, Tier, falscher Prophet und Teufel. Ja, also der Teufel, Luzifer steht drüber, der ist hier noch nicht dran, der kommt später dran. Hier wird das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen, also alle Anhänger des Tieres, wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Also recht heftige Geschichte. Das heißt, an diesem Punkt ist sozusagen hier auf der Erde Tabula Rasa gemacht, am Ende der Zeit der großen Trübsal. Es gibt jetzt niemand mehr auf der Erde, der das Zeichen des Tieres an seiner Stirn hat. Das Tier ist untergegangen und alle, die das Zeichen des Tieres an ihrer Stirn hatten, sind alle untergegangen. Sie sind alle bereits in dem feurigen Pfuhl. Und an diesem Punkt beginnt ein neues Szenario beziehungsweise ein neues Zeitalter, ja, das Gott schafft. Mit Offenbarung Kapitel 20 geht's los, wo es heißt: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Der ist ja noch übrig von der Dreieinigkeit. Ja. Der Antichrist ist weg und der falsche Prophet ist auch weg. Aber die alte Schlange ist noch da, der Teufel ist noch da. Und von ihm heißt es, und der Engel band ihn 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und jetzt ist es ja interessant. Jetzt ist der Teufel gebunden, ja, eingeschlossen sozusagen, ja, für 1000 Jahre. Die Anhänger des Antichristen sind alle vernichtet. Was ist jetzt? Auf der Erde. Jetzt kommt's. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Also die Märtyrer. Sie da als erstes. Die Märtyrer, die gerade eben zum Beispiel in der Zeit der großen Trübsal gestorben sind, um Jesu willen, aber natürlich auch die Märtyrer der Zeitalter, im vorigen Zeitalter, das ist in unserem Zeitalter. Er sieht als erstes die Märtyrer und er sieht zweitens die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Das heißt, worum geht es im 1000-jährigen Reich? Es geht im 1000-jährigen Reich darum, dass diejenigen, die zuvor mit Jesus unterwegs waren, die treu mit Jesus gegangen sind, sei es in der Zeit vor der großen Trübsal, sei es in der Zeit der großen Trübsal, dass sie, die einen werden lebendig, ja, die tot sind zu diesem Zeitpunkt, werden lebendig, das sind die, die in der großen Trübsal als Märtyrer gestorben sind, die werden wieder lebendig. Die anderen, also wir, die wir vor der großen Trübsal entrückt werden, was passiert mit denen? Die kommen einfach dazu. Ja, die müssen ja nicht mehr auferweckt werden, weil die sind ja schon mit Jesus lebendig. Aber sie werden mit dazukommen. Und weil das sind eben auch, die haben ja auch nicht das Zeichen des Tieres angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn genommen. Auch symbolisch nicht. Ja, es geht ja eben jetzt in diesem Zeitalter, haben wir ja gehört, geht's nicht um das eigentliche Zeichen an sich. Es geht nicht um irgendeine Zahl, die du auf der Stirn hast in erster Linie, sondern es geht um eine Einheit mit einem Geist. Ja, aber diejenigen eben, die sich damit nicht eins gemacht haben, die mit Jesus entrückt wurden oder die eben mit ihm entschlafen sind und deswegen bei ihm sind, zusammen mit denen, die zu dem Zeitpunkt eben auferweckt werden, sie werden mit Christus 1000 Jahre herrschen über die Erde. Und der Teufel wird gebunden sein. Das heißt, es wird relativ einfach sein, die Herrschaft Gottes auf dieser Erde aufzurichten, obwohl es in diesem Zeitalter immer noch so ist, dass Menschen sich immer noch gegen Gott entscheiden können. Ja? Manche denken ja, okay, wenn der Teufel gebunden ist, dann kann sowieso niemand mehr sich gegen Gott entscheiden. Das ist aber ein Trugschluss. Wenn das stimmen würde, dann könnte jeder Mensch, der jetzt hier in dieser Welt Jesus nicht annimmt, die Schuld auf den Teufel schieben. Und könnte sagen, ja, ich konnte ja Jesus nicht annehmen, weil der Teufel hat mich halt verblendet gehabt, der Teufel hat mich halt verführt gehabt. Aber der Punkt ist der, selbst wenn der Teufel weg ist, hast du immer noch einen freien Willen. Amen. Selbst wenn der Teufel keinen Einfluss mehr hat, ich meine, im Paradies hatte der Teufel keinen Einfluss. Verstehst du? Der hatte ja keinen Einfluss, oder? Er hat ihn sich geholt, indem der Mensch ihm ihn gegeben hat dann, aber eben durch den freien Willen. Ja, hat er ihn reingeholt. Aber eigentlich hatte der Teufel im Paradies keinen Einfluss. Also wenn es einen Raum gab, in dem er sich nicht gegen Gott entscheiden kann, dann war es ja eigentlich das Paradies. Aber Gott hat eben dem Menschen den freien Willen gegeben. Das heißt, bis zum äußersten Ende, bis zum Endgericht, wird es immer noch möglich sein, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Das heißt, es wird auch eben im tausendjährigen Reich für die Heiligen, die mit Jesus unterwegs sind und die teilhaben an der ersten Auferstehung, für sie wird es immer noch etwas zu herrschen geben. Weil es wird immer noch die Möglichkeit geben, dass Menschen von Gott abfallen. Und wir sehen ja am Ende des tausendjährigen Reiches, sehen wir ja, wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind. Das heißt, dann wird er plötzlich eben einige der Menschen, die während dem tausendjährigen Reich gelebt haben und die unter der Herrschaft der Heiligen waren, die werden plötzlich abfallen und werden verführt werden und werden vom Teufel gebraucht werden. Ja. Wir können festhalten, das tausendjährige Reich ist ein Zeitalter der Herrschaft der Heiligen. Und auch hier sehen wir ja wieder den Vorschatten bereits jetzt in diesem Zeitalter. Ja, Römer 5, Vers 17, wenn aber der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Jetzt ist schon die Zeit der Herrschaft für uns. Im tausendjährigen Reich wird es zu einer weiteren Stufe der Vollendung dieser Herrschaft kommen, wobei auch das noch nicht die endgültige Stufe ist. Die endgültige Stufe der Herrschaft der Heiligen, der Herrschaft des Lichts, der Herrschaft Gottes, wird erst im himmlischen Jerusalem erreicht sein. Aber das tausendjährige Reich ist sozusagen nochmal eine Zwischenstufe auf diesem Weg dahin. Und so musst du es auch verstehen. Das tausendjährige Reich ist wie ein Zwischenreich. In verschiedener Hinsicht. Es ist auf der einen Seite irdisch, aber es ist auf der anderen Seite auch schon ein Stück mehr himmlisch als das, was wir jetzt erleben. Es ist auf der einen Seite immer noch in dieser natürlichen Schöpfung eingebettet, aber auf der anderen Seite ist es auch schon wie ein Stück daraus genommen. Ja? Das siehst du auch daran, dass eben, es heißt ja, die Heiligen werden 1000 Jahre herrschen. Das heißt, sie werden 1000 Jahre nicht sterben. Das siehst du schon, also die Zeit verliert langsam an Bedeutung. Ja? Die Zeit wird gedehnt, Alterung und so weiter, Verfall und so weiter wird irgendwie zwar vielleicht nicht völlig gestoppt, aber verliert schon an Bedeutung. Es ist sozusagen ein Zwischenreich. Ja? Ist übrigens interessant, kleine Randbemerkung, wenn Leute sagen oder glauben, dass Leute, die jetzt leben, 1000 Jahre leben werden, ja, dann sind das Menschen, die glauben, dass wir jetzt bereits in das Zeitalter des tausendjährigen Reiches eingetreten sind. Ich hab's schon mal erwähnt, das sind die sogenannten Postmillenaristen. Ich hatte es schon mal erwähnt. Also die glauben, dass wir sozusagen, ohne dass wir es richtig gemerkt haben, eigentlich schon ins tausendjährige Reich übergegangen sind. Ja? Also dass praktisch die ganze Trübsal und die ganzen Gerichte, die haben sich schon erledigt, was weiß ich, 70 nach Christus wurde Jerusalem schon vernichtet, da ist das alles schon passiert und somit sind wir eigentlich jetzt schon ins tausendjährige Reich übergegangen. Aber das passt halt einfach nicht, weil der Teufel hat halt immer noch Macht. Das sagen wir mal so, das ist eine extrem optimistische Sicht der Welt. Meine Sicht der Welt ist auch extrem optimistisch, aber nicht so extrem, dass ich die Zeitalter durcheinander bringe, sondern wir sind schon immer noch in dem Zeitalter, wo Licht und Finsternis noch miteinander konkurrieren. Ja? Eines Tages wird es eben dieses tausendjährige Reich geben, wo der Teufel tatsächlich gebunden ist und deswegen eben auch Verfall, Krankheit, all diese Dinge nicht mehr diese Rolle spielen. Das aber wird eben wieder ein anderes Zeitalter sein, in dem andere Parameter gelten, als sie jetzt in diesem Zeitalter gelten. Es wird ein Zwischenreich sein, ja, hin auf das Ende. Du kannst es sehen, weißt du, alles läuft im Endeffekt auf das himmlische Jerusalem zu. Und diese verschiedenen Zeitalter, die du in der Offenbarung siehst, sind wie so Wellen, die darauf hin, wie so, oder wie Wehen kannst du auch sagen, wie so Geburtswehen, so erst 7 Jahre Trübsal, wumm. Dann wird der Feind vernichtet, dann wumm, 1000 Jahre herrliche Herrschaft. Dann wieder wumm, der Teufel wird wieder losgelassen. Letztes Aufbäumen des Teufels, nochmal massive Schlacht, ganz geht relativ schnell, dann nicht mal mehr 3 Jahre, sondern rucki zucki, dann die letzte Schlacht, dann das Gericht und dann das himmlische Jerusalem. Halleluja. Amen. Also, Gott hat offensichtlich einen Sinn für Dramatik. Halleluja. Also wenn Menschen einen Sinn für Dramatik haben, das haben sie definitiv von Gott, weil sie das Ebenbild Gottes sind. Halleluja. Also deswegen ist übrigens auch wichtig, wenn wir vom 1000-jährigen Reich sprechen, dann müssen wir nicht unbedingt diese 1000 Jahre annehmen als 1000 Jahre im Sinne unseres jetzigen Zeitempfindens, sondern wahrscheinlich ist es eher so, dass im 1000-jährigen Reich die Zeit bereits in ihrer Bedeutung zurückgedrängt wird. Also ich glaube schon noch, dass es noch Zeit gibt im 1000-jährigen Reich. Erst im himmlischen Jerusalem wird es aufgehoben sein. Aber irgendwie hat Zeit da schon eine andere Bedeutung. Das heißt, wir können, glaube ich, einfach davon ausgehen, dass es sich einfach um eine gewisse Zeitspanne handelt, wie auch immer, die in unserer heutigen Zeitrechnung wäre. Man kann sie in unserer heutigen Zeitrechnung wahrscheinlich gar nicht berechnen, weil eben unsere heutige Zeit im 1000-jährigen Reich so gar nicht mehr gelten wird. Wie auch immer das genau aussehen wird, das werden wir dann sehen, wenn wir soweit sind. Ja. Preis den Herrn. Wie viele von euch freuen sich aufs 1000-jährige Reich? Halleluja. Amen. Wenn du wiederkommst mit den Heiligen Gottes, mit Jesus und dich vereinigst mit den Märtyrern und dann werden Throne aufgestellt und dann wird geherrscht 1000 Jahre lang und jetzt darfst du dafür üben. Amen. Ja, unser Herrschaftsausüben in Christus jetzt ist letztendlich nichts anderes als ein Training für unsere zukünftige Berufung. Und dann im himmlischen Jerusalem heißt es dann endgültig Offenbarung 22 Vers 5 heißt es ja dann, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, das ist unsere endgültige Bestimmung, ist Herrschaft mit Gott und in Gott. Und in Wellen sozusagen kommt diese Herrschaft. Jetzt ist diese Herrschaft bereits angebrochen. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist es bereits angebrochen im Geist. Im 1000-jährigen Reich wird es sich noch stärker manifestieren, indem der Teufel gebunden ist. Und im himmlischen Jerusalem wird es dann zur endgültigen Vollendung kommen. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Okay. Letztes Aufbäumen des Teufels, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden, wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, die kommen schon im Alten Testament vor, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, also Jerusalem. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Das heißt, es ist ein letztes verzweifeltes, aber extrem vergebliches Aufbäumen des Teufels. Du kannst sagen, eigentlich könntest du es so vergleichen, das ist eigentlich der Volkssturm des Teufels. Ja. Um das Dritte Reich mal daherzuziehen als Analogie, das ja auch ein antichristliches Reich war. Ja. Ja. Und der Teufel, und jetzt kommt's, Vers 10, Offenbarung 20, 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, jetzt haben wir das Ende des Teufels und damit ist die Bühne bereitet für das große Endgericht. Halleluja. Und dieses Endgericht, ich denke, da werde ich wahrscheinlich das nächste Mal dann noch näher drauf eingehen, weil dieses Endgericht ist das Gericht, und da müssen wir aufpassen, das ist das Gericht über die Welt. Es ist nicht das Gericht über die Christen. Es sind 2 verschiedene Gerichte. In der Bibel ist von 2 verschiedenen Gerichtsthronen die Rede. Das eine ist der Richterstuhl Christi, von dem Paulus sagt, wir müssen alle, und da spricht er die Christen an, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi geoffenbart werden. Ja? Das ist der Richterstuhl Christi. Dieses Gericht wird passieren in dem Moment, wo du entweder stirbst oder wo du entrückt wirst. Und es wird ein Gericht, ein Reinigungs- und Preisgericht sein. Das heißt, es wird ein Gericht sein, in dem du gereinigt wirst von all den Werken, die nicht passen in deinem Leben. Von all dem, wo du nicht den Zielen und Zwecken Gottes mit deinem Leben gedient hast, sondern wo du vielleicht sogar quergelegen bist mit den Zielen und Zwecken Gottes. Ja, davon wirst du gereinigt werden. Und auf der anderen Seite wirst du Lohn empfangen, wo du das Reich Gottes mit aufgebaut hast und gestärkt hast. Ja, Gold, Silber, Edelsteine heißt es, ist das eine. Und Holz, Heu und Stroh ist das andere. Holz, Heu und Stroh wird verbrennen, Gold, Silber und Edelsteine werden bleiben. Das ist nicht das Gericht von Offenbarung 20, Vers 11 bis 15, sondern dieses Gericht hier, weil das ist ja schon vorher passiert. Die Gemeinde ist schon vorher gereinigt, sonst können sie gar nicht herrschen im tausendjährigen Reich. Die sind schon vorher gereinigt. Hier dieses Endgericht ist tatsächlich das Gericht über die Welt, also über die Ungläubigen. Das werden wir uns das nächste Mal noch genauer anschauen, wie das aussieht und nach welchen Prinzipien das abläuft. Und mit dem Ende dieses Gerichtes ist es dann so, Vers 15 heißt es, Offenbarung 20, Vers 15, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, an anderer Stelle in der Offenbarung heißt es das Buch des Lebens des Lammes, also eben die, die nicht in einer Herzensverbindung zu Jesus stehen, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und dann heißt es Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Und so weiter und so fort. Wir werden uns das nächste Mal vielleicht da noch ein paar Aspekte anschauen davon. Auf jeden Fall wollte ich einfach für heute diesen Bogen schon mal spannen, einfach zum himmlischen Jerusalem durch die große Trübsal, die Vernichtung des Antichristen, des falschen Propheten, das tausendjährige Reich, das letzte Aufbäumen des Teufels, das Endgericht und dann das himmlische Jerusalem. Also wir gehen definitiv spannenden Zeiten entgegen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Vielleicht ein Vers zum Schluss, einfach der auch eben letztendlich die Botschaft der Offenbarung auch sehr gut zusammenfasst, wo es heißt, Offenbarung 22, ganz am Ende, Vers 12 bis 15, wo es heißt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Halleluja. Also, jetzt in dieser Zeit kommt es darauf an, unsere Position einzunehmen. Jetzt in dieser Zeit kommt es darauf an, mit Christus zu herrschen. Jetzt in dieser Zeit kommt es darauf an, sein Reich zu stärken. Jetzt in dieser Zeit kommt es darauf an, dass wir durch unser Leben, durch das, was wir tun, den Leib Christi stärken, nicht in Schwächen, sondern ihn stärken, ihn aufbauen, dass wir das Evangelium verkünden, dass wir es weitersagen, dass das Reich sich ausbreiten kann, dass die Herrschaft Gottes sich ausbreiten kann. Jetzt in dieser Zeit kommt es darauf an, dass wir keine Kompromisse machen, weil nur wer keine Kompromisse macht, hat am Ende Autorität und Herrschaft. Es hängt damit zusammen, immer womit du Kompromisse machst, darüber hast du keine Autorität mehr. Wie willst du Autorität haben in einem Land, geistliche Autorität, wenn du Kompromisse mit den Geistern in diesem Land machst? Das war schon das Problem der Israeliten im alten Bund. Gott hat ihnen gesagt, rottet all die anderen Völker aus, weil sie werden euch sonst zum Fallstrick werden. Damals ging es um das physische Ausrotten. Natürlich jetzt im neuen Bund geht es nicht mehr um die physische Vernichtung von anderen Menschen, sondern es geht um ein geistlich klares Schiff sozusagen, ja, wo wir einfach nichts tolerieren, wo wir keine Geister des Kompromisses in der Mitte der Gemeinde Jesu tolerieren, damit sie uns nicht zum Fallstrick werden, ja, damit sie uns nicht verführen und am Ende auf die Seite, ohne dass wir es richtig merken, auf die Seite des Tieres schieben, ja, auf die falsche Seite oder auf die Seite der Finsternis schieben, sondern jetzt ist die Zeit, wirklich kompromisslos, entschieden, klar zu stehen und zu gehen und einfach mit allem, was wir sind und haben, das Reich Gottes voranzutreiben. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Lass uns nochmal aufstehen zum Schluss dieser Stunde. Halleluja. Nächste Mal werde ich noch etwas lernen über die Gerichte Gottes, die beiden Gerichte Gottes. Nochmal einfach auf das Ende eingehen, das himmlische Jerusalem, das Ende einfach des Ganzen. Und dann werde ich noch etwas sagen, auch zu dem einen Kapitel in Offenbarung, über das wir noch nichts gesagt haben, nämlich Offenbarung 12, das ein sehr interessantes Kapitel ist, das Scharnier eigentlich, der Schlüssel eigentlich zum ganzen Buch auch ein Stück weit in kondensierter Form enthält, aber oft falsch verstanden wird. Da werde ich dann noch was drüber sagen. Und dann, denke ich, werden wir das Buch der Offenbarung abschließen. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein prophetisches Wort. Ich danke dir für das, was du den Apostel Johannes hast sehen lassen vor fast 2000 Jahren, Herr. Was er sehen durfte, um uns zu ermutigen, Herr. Und gleichzeitig zu inspirieren, Herr, die Augen zu öffnen, klar zu sehen in der Zeit, in der wir leben, Herr. Klar zu sehen, Herr, was Finsternis ist, was Licht ist, Herr. Was Wahrheit ist, Herr, und was Lüge ist, Herr. Und klar zu stehen gleichzeitig, Herr, kompromisslos zu stehen, Herr, auf der Seite der Wahrheit, Herr, auf der Seite deines Wortes, Herr, auf der Seite der prophetischen Offenbarung, Herr, und nicht auf der Seite des Kompromisses und nicht auf der Seite der Lauheit und nicht auf der Seite des Zeitgeistes, des antichristlichen Geistes zu stehen und gefunden zu werden. Danke, Herr, für dein Wort der Ermutigung, Herr, Herr, das uns dir zuspricht, ja, jetzt bereits im Leben dürft ihr, könnt ihr, sollt ihr und werdet ihr herrschen durch den einen Jesus Christus. Ihr werdet herrschen über die Geister des Kompromisses. Ihr werdet herrschen, ich spreche es dir zu, auch über Livestream. Du wirst herrschen über die Geister der Versuchung. Du wirst herrschen über die Geister der Verführung. Du wirst klar sehen, deine Augen sind geöffnet in dem Namen Jesus. Deine Augen sind geöffnet zu sehen, was Sache ist, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Ich spreche dir zu, in dem Namen Jesu Christi, dass du deinen Stand einnimmst, dass du herrschst und regierst. Halleluja. Dass du siegreich stehst, dass du klar siehst. In dem Namen Jesus. Ich spreche dir zu, dass du in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in diesem Zeitalter, deine Position einnimmst und so tatsächlich den Tag Gottes erwartest und beschleunigst, wie es 2. Petrus 3 heißt. Halleluja. Und mit dazu beiträgst, dass das Reich Gottes sich in dieser Zeit ausbreiten kann auf der gesamten Erde, Herr. Ja, Halleluja. Danke, Vater, für jeden einzelnen Glory Life Schüler, Herr. Ich möchte jeden einzelnen von Ihnen, jeden einzelnen eines Tages im himmlischen Jerusalem wiedersehen, Herr. Herr, und wir bitten um diese Gnade, Herr, für jeden einzelnen, Herr, dass in den Entscheidungen dieser Tage, in denen wir jetzt leben, jeder Einzelne immer wieder neu klare Entscheidungen gegen das Fleisch, für den Geist Gottes, gegen die Lüge und für die Wahrheit des Wortes, gegen Kompromiss und Lauheit und für Klarheit und festen Stand trifft, Herr. In dem Namen Jesus, Herr, dafür vertrauen wir dir, dafür bete ich, Herr, in dem Namen Jesus für jeden Einzelnen, Herr, gib jedem Einzelnen und mir selber auch genauso diese Gnade, Herr, denn wir wissen, Herr, nicht unser Verstand kann uns bewahren vor der Verführung, Herr, auch nicht unsere Vorsicht oder unsere ängstliche Kontrolle kann uns bewahren, davor verführt zu werden, sondern allein das Vertrauen in deine Gnade, Herr. Halleluja. Dieses Bewusstsein, dass wir vollkommen abhängig sind von dir, Herr, dass wir deine Gnade verzweifelt brauchen, immer wieder neu, Herr. Und Herr, wer sich bewusst ist, Herr, dass er deine Gnade braucht, das hast du gesagt, Herr, der ist glückselig, weil dem wirst du deine Gnade geben, Herr. Herr, aus deiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, Herr. Und dafür preisen wir dich, Herr. Dafür loben wir dich, Herr. Und dafür geben wir dir die Ehre, Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja.